Der Mond versinkt, jetzt dämmert es auch mir. In der rabenschwarzen Nacht und ein neuer Tag beginnt. In blutroter Zier, in blutroter Zier, in blutroter Gier, oh ja, in blutroter Zier. Das Chaos zieht ein in die tiefe Gruft. Es beseelt den Stein. Thank you.